bisschen zu nah, Felix. Wie soll ich es denn halten? Sag mal was. Hallo. Ja, das ist okay. Gut. Sind wir schon auf Sendung? Wir sind auf Sendung. Warum hast du mich eigentlich gerade gefragt, ob ich Hunger habe? Weil ich Hunger hatte. Ach so. Und ich wollte nicht alleine was essen. Ja, gut. Und du hast es bestimmt mitbekommen, ich mache dann Nudeln. Ja, stimmt. Und da sind wir wieder. Hallo im Podcast. Wir haben uns überlegt, wir reden heute über das Thema Reisen, denn Nils und ich fahren morgen zusammen weg. Allerdings fahren wir nur, wir machen keine Reise, aber ich komme gerade von einer Reise. Ab in den Süden. Ja, nach Hannover, in den Süden, ans Meer. Ich habe Sonnencreme mitgenommen extra. Ich habe noch welche da. Diese Sprühsonnencreme von Frankreich. Habe ich noch eine? Stimmt. Die hat doch irgendwie nichts gebracht, oder? Ah, nee, das ist dieses Aftersun-Zeug. Aftersun ist mega geil. Das habe ich auch. Ja, aber ich verstehe es nicht so hundertprozentig. Es kühlt die Haut. Und? Da kann ich mich auch im Pool legen, nachts. Ja, aber dafür brauchst du einen Pool. Okay. Ja, Nils, du hast vorhin schon angedeutet, dass du Lifehacks hast für Reisen. Ja. Erzähl mal deinen Lifehack. Genau, also. Hast du eine Schere in der Hand? Wann essen wir während des Podcasts Äpfel? Das ist voll laut, wenn man den isst. Hörst du das? Mach noch mal, das ist ein schönes Geräusch. Wow. Wow. Ich mag es. Weil ich immer was in den Händen brauche. Und wenn es nicht die Schere wäre, wäre es ein Stift oder so. Das kenne ich. Nein, das ist die erste. Das ist die Generation Smartphone, glaube ich. Das ist die erste. Oder ich habe ADHS. Das ist die erste Reise, wo ich mal mit so einem großen Tracking-Rucksack unterwegs bin. Ich habe mir den extra bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Bisschen Fehlkauf, denn der hat mich 20 Euro gekostet. Ich habe dann gegoogelt. Der hat vor 5 Jahren mal 17 Euro bei Aldi gekostet. Also entweder wurde ich ein bisschen reingelegt oder dieser Rucksack hat einen richtig guten Werterhalt. Aber das gucke ich dann mal. Aber Hauptsache, du hast den gegoogelt und rausgefunden, dass der vor 5 Jahren irgendwo... Ja. Was ein Aufwand. Muss ja, aber auf jeden Fall ist es jetzt so, dass man ein bisschen beschränkter ist so. Ansonsten, wenn ich nach Hause fahre, bin ich immer mit einer großen Reisetasche und einem großen Rucksack unterwegs. Und dann hast du einfach, weiß ich nicht, 100 Liter Gepäck, die du verpacken kannst. Und das verleitet aber auch dazu, dass man halt viel zu viele Klamotten mitnimmt. Und viel, weiß ich, nehme dann irgendwie immer 2 Paar Schuhe, 3 Hosen, 7, 8 T-Shirts und dementsprechend auch noch Unterwäsche und Socken mit. So, wo ich mir aber sage, ja gut, für die 3 Tage, die ich zu Hause bin, ist das halt viel zu viel. Ja, 7, 8 Hosen ist halt für 3 Tage zu Hause. Es sei denn, oder wechselst du jedes Mal, wenn du... Auf der Stelle war, wechsle ich die Hose, ja. Geht immer was daneben. Ja, manche Leute bekleckern sich halt häufiger. Das ist sehr unangenehm manchmal für die Person. Manche Leute bekleckern sich... Aber es war schön für die Umwelt dann. Manche Leute bekleckern sich nicht immer mit Ruhm. Gleich klatscht es, aber kein Beifall. Ja. Wow. Nee, auf jeden Fall bin ich jetzt ein bisschen eingeschränkter. Also dieser Rucksack hat, glaube ich, 45 Liter. Das ist schon groß. Also den andere, den ich sonst immer habe. Du sollst ihn nicht mit Wasser füllen. Ja, aber das ist ja so, das ist ja eine standardmäßige Gepäckangabe. Ja. Und während des Packens habe ich festgestellt, dass ich noch immer mehr mitnehmen muss. Und das dann kommt man so. Da kommt man immer so ein bisschen in so eine Zickmühle. Aber, erster Tipp für euch, Kleidungsstücke zu solchen Rollen. Zum Beispiel rollt eure Hemden, eure gebügelten Hemden. Vielleicht nicht die Hemden, aber die T-Shirts und die Hosen und die Unterhose. Kann man rollen. Und dann hat man so einen guten Zylinder hat man da. BHs kann man auch gut rollen. Packt man dann so rein. Oder, das habe ich auch schon mal gesehen, ihr legt auf euer T-Shirt eure Unterhose rollt das Ganze ein und steckt dann links und rechts einen Socken darüber und dann habt ihr quasi einen so einen Packen für einen Tag. Wow, das finde ich gut. Das ist echt praktisch, das, ne? Das finde ich sehr gut. Aber ja, da musst du ja praktisch vorher schon entscheiden, wie du es kombinierst. Oder du musst halt, wenn du dann am Schrank des Ziels angekommen bist, musst du halt alles wieder auseinanderrollen. Ja, gut. Aber dann ist ja der Witz weg. Ja. Da ist ja der Witz weg, dass du es zusammengestellt hast. Aber du hast halt Platz gehabt. Ja. Oder man nimmt halt eine größere Reisetasche. Aber das möchte ich nicht, weil wir fahren ja auf eine Messe und dann muss ich das alles abgeben und so. Bah. Nee. Das ist nicht so geil. Und deshalb möchte ich nur mit einem großen Rucksack unterwegs sein. Hast du noch einen Lifehack für uns? Für einen Reise-Lifehack. Seid pünktlich am Bahnhof. Das hilft den meisten. Da spreche ich aus Erfahrung. Ich habe mal im Flixbus, auf meiner letzten Flixbusfahrt, habe ich eine Frau getroffen, die sich mit mir unterhalten hat. Gegen meinen Willen. Ein bisschen. aber sie hat sich nur mit dir unterhalten? Nee, auch noch mit einem anderen. Ach so. Ja. Also sie kam rein, hat gesagt, ja, hi, wie heißt du? Ich, Nils. Gut, nach 10 Minuten hat sie mir Bilder von ihren Kindern gezeigt. Was? Ja, hab ich dir doch erzählt. Ja, ja. Ein bisschen ist krass. Grund nett so, aber ja. Irgendwie will man seine Ruhe haben dann doch beim Reisen. Man fühlt sich auch ein bisschen überfordert, weil ich eigentlich noch was anderes machen wollte, ja. Aber dann wollte ich nicht sagen, ich bin ja zu nett auch in solchen Situationen, um zu sagen, ja, nee, entschuldigen Sie, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, das ist auch voll unangenehm. Ja. Da muss man immer so nach und nach seine Kopfhörer rausholen. Und dann so schon mal in ein Ohr stecken und dann so irgendwann, wenn sie mal nicht redet, zack, den anderen rein. Und dann. Ja. Aber es gibt ja auch so Leute, die labern einen einfach an, wenn man Kopfhörer drin hat und reden mit einem, als würde man alles verstehen. Und es ist so. Letztens in der Bahn hat sich eine Frau irgendwie stand neben mir, regt sich darüber auf, dass irgendwie ihr Zugverspätung hat. Ich so, ja, alles klar. So viel verstanden von dem, was sie gesagt hat. Nee, was wolltest du denn? Ja, auf jeden Fall. Sie kam auch aus Dresden und ist nach Berlin gefahren und musste wieder nach Dresden zurück. Ja. Hat halt am Morgen ihren Bus verpasst. Warum warst du in Berlin? Naja, wenn ich von Rostock nach Dresden fahre, hält der Bus in Berlin. Ach ja, stimmt, ich bin ja auch schon gefahren. Ja. Und hat sie den Bus verpasst, weil sie halt einfach eine Minute vor Abfahrt da war. Wo ich mir dann auch so sage, ja gut, das war aber klar. Schön blöd. Steht in AGBs, dass man immer eine Viertelstunde eher dann soll. Deshalb, Leute, verpasst euren Bus nicht. Das ist teuer und man ärgert sich grundlos. Also man ärgert sich nicht grundlos, aber man ärgert sich vermeidbar. Ich habe schon häufiger. Was ich am häufigsten verpasse, sind Busse. In der Heimat, den Bus, den habe ich so oft verpasst, das war einfach nur schrecklich. Okay, aber den Linienbus oder den Reisebus? Nein, den Linienbus. Den Linienbus. Ja, aber bei Linienbussen ist das ja noch was anderes. Die kommen ja relativ häufig. So alle 10, 15 Minuten. Das geht ja noch. So ein Reisebus fährt vielleicht zweimal am Tag. Ja. Ich habe auch in der Schule mich nie meinen Bus verpasst, meinen Schulbus. Und da bin ich einmal, also da fuhr halt wirklich nur der Schulbus. Das war jetzt nicht so, dass wir ständig Bus hatten. Da fuhr nur der eine Bus in die Schule. Und dann habe ich ihn einmal, ein einziges Mal verpasst und dann am nächsten Tag nochmal und dann nie wieder. Ich weiß nicht, was da los war. Das war echt eigenartig. Das kenne ich von diesem Semester. Damit möchte ich mich auch nochmal offiziell bei Frau Liebold entschuldigen, dass ich, ich glaube, nur 3 oder 4 Mal pünktlich war dieses Semester. Echt, ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt. Das Seminar ging 8.15 Uhr beziehungsweise 8.45 Uhr los. Ohne Mist. Ich habe den Zug immer verpasst. Scheiße. Das war mir dann immer so unangenehm, weil ich hatte Montag um 8.45 Uhr bei ihr ein Seminar und Dienstag um 8.15 Uhr auch. Und wenn du dann quasi Montag schon zu spät kommst und Dienstag auch nochmal, ich habe mich so schlecht gefühlt immer. Aber man kann dann auch nicht mehr so viel machen. So. Was ich mir auch gedacht habe. Um 8.10 Uhr in Bramo einsteigen, damit ich 8.15 Uhr in Lüttenklein bin. Toll. Aber dann muss ich immer noch vom Bahnhof zum Seminargebäude kommen. Am besten. Als ich einmal mit dem Fahrrad in der Bahn stand und wir in Bramo gehalten haben und du irgendwie so 2 Sekunden zu spät warst und die Türen nicht mehr aufgingen und du gedrückt hast und ich dich gesehen habe, so, scheiße, so, und der kam, ja, ist nicht mehr reingekommen. Weil man halt nicht überall so mit dem Fahrrad noch reinpasst. Und dann bin ich zum nächsten. Mich herum standen alle möglichen Kommilitoninnen, weil so, oh mein, Nils. Echt, das war das war richtig dumm. ja. Weil der Zug übervoll war. Ja. Heute habe ich so viele Leute da in Bramo am Bahnhof gesehen. Das hat mich echt ein bisschen verwirrt. Ich glaube, weil der Zug da nicht mehr weiterfahren konnte. Irgendwie, glaube ich, war da heute ein bisschen defekt. Ach so. Aber da waren auf einmal so viele Menschen, da dachte ich mir so, was? Wo kommen die denn alle her? Ich weiß noch, am besten ist immer, wenn die Bahn zwischen Bramo und Lichtenhagen gesperrt ist wegen Bauarbeiten, das hatten wir doch mal. Ja. Und da musst du in Bramo in Bus steigen und fährst dann über die Stadtautobahn da lang. Und das ist einfach nur bescheuert. Du brauchst halt immer viel länger. Aber ja gut, ne, doch, brauchst schon länger, ja. Ja. Der Zug fährt ja mit ganz viel. Was ist dein Lieblingsreisemittel? Mit was reist du? Welches ist denn dein Lieblingsbuslinie in Rostock? Die 25 ist meine liebste Buslinie in Rostock, weil sie direkt vor meine Haustür hält und mich zur Uni bringt. Und zum Einkaufen. Ja, also ich habe. Und zu dir. Ich habe diese. Ja, das Problem ist, ich habe diese. Also seitdem ich sie nur noch für dich benutze, ist es auch meine Lieblingsbuslinie, ja. Mehr sage ich dazu nicht. Jedenfalls, nee, ich weiß, was ist mein Lieblingsverkehrsmittel? Also ich muss sagen, Fliegen ist geil, wenn man am Fenster sitzt. Im Gang ist scheiße. Und da kann man sich aber ausstrecken dann. Da kann man die Beine baumeln lassen. Ja. Das Unsinnigste beim Fliegen ist immer irgendwie dieses, ja, hier kriegen eine Scheibe Brot. Oder irgendwie so ein Snack. Ja. Das ist immer so unsinnig. Weißt du, dann hast du so einen 2-Stunden-Flug und dann, ja, wir haben hier eine Scheibe Wurstbrot. So, ja, danke, nein, möchte ich nicht. Ein Tomatensaft für Sie. So, ein Tomatensaft, ein Wasser, ja, gut, ein Wasser nehme ich, aber das soll man ja auch, damit man nicht dehydriert. Ja. Aber, weiß ich nicht. Und gleichzeitig reichen sie auch dann von Tuck. Also Fliegen fand ich cool, als ich nach London geflogen bin, weil... Ja. Fliegen ist richtig cool. Weil wir hatten Turbulenzen, also dann nicht, was heißt... Also, das war ein bisschen... War ein bisschen wild, die Tour. Ich glaube, es war, aber die Du bist doch eigentlich dachte, auf einer Achterbahn. Ich dachte, Fliegen wäre immer so und dachte, boah, wie geil, da war richtig was los. Also nein, es war nicht so, dass die Leute geschrien haben, aber ja. Es war einfach ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr auf und ab und so. Und das fand ich schon cool. Da habe ich gedacht, boah, ich fliege jetzt nur noch. Aber dann hast du gesehen, dass es ganz teuer ist und dann hast du dir so gedacht, vielleicht nicht. Ja, aber so teuer ist Fliegen ja gar nicht. Das Problem beim Fliegen ist ja nur immer, also es kommt halt darauf an, wo du hinfliegst, aber im Endeffekt so, also ich meine, nach England kommt man relativ günstig zum Beispiel auch schon. Ja, ja. Ne? Also, nee, ich weiß nicht, also bei Fliegen ist immer das Problem, dass du... Das dauert. Der Flug an sich ist nicht lang, aber die ist drumherum. Ja. Du musst zum Flughafen kommen, dann musst du da ewig warten an deinem scheiß Gate, dann dauerst es 100 Jahre, bis alle eingestiegen sind. Dann musst du deine Flaschen abgeben, weil dann stehst du manchmal noch, dieser ganze Blödsinn, dann stehst du manchmal noch auf dem Rollfeld, dann wirst du 3 Millionen Mal überprüft auf irgendwas, dann verläufst du dich in diesem Flughafen, weil Flughäfen einfach immer so unglaublich riesig sind. Ja. Da geht man aus Langeweile in Duty-Free-Shop. Ja. Ist immer so. Kauft sich da Toblerone. Das die Kilopackung. Ich finde das so bescheuert, dass die Leute das immer machen. Ich habe es noch nie mehr gekauft. Ich kaufe immer nur Parfum im Duty-Free-Shop. Aber das ist gar nicht unbedingt günstiger. Naja. Aber ich finde Fliegen auch richtig cool. Ich meine, so ein Flugzeug, das fliegt mit 700 km/h. Das ist so krass einfach. Wie schnell das ist und du kannst da drin rumlaufen, als wär's nix. Ja, aber weißt du, das Problem ist, man fliegt immer so mit Billig-Airlines. Ich würde gerne mal mit so einem richtig guten Flugzeug oder einfach mal erster Klasse fliegen. Also irgendwann habe ich vielleicht ja Geld und dann, das würde ich einfach gerne machen, weil früher war Fliegen noch so ein Luxus, war mir noch so ein Luxusgut und heute ist es so, ja, jeder fliegt halt. So. Ja. Und jeder. Also ja, okay, ist ja cool, dass jeder fliegen kann, irgendwie so, das ist, aber irgendwie dadurch geht halt auch Komfort, natürlich verzichtet man dann auf Komfort und das ist eigentlich schade, dass wenn man dann irgendwie. Ich Aber ich fand. meine, wenn du im Zug, wenn du im ICE in der ersten Klasse hinfällst, dann fliegst du ja auch in der ersten Klasse. Ja. Gut. Also, wir waren beim Thema Verkehrsmittel. Ja. Ja, ich bin ja letzte Woche aber ganz viele verschiedene Verkehrsmittel genutzt. Ja. Ich bin ja mit dem mit dem Bus nach Lübeck gefahren. Nee, mit dem Quatsch. Mit Zug nach Lübeck gefahren. Da fällt mir auch noch was ein, Mit das muss ich dem gleich Zug erzählen. nach Lübeck, also bin mit dem Straßenbahn zum Bahnhof, mit dem Zug nach Lübeck, von Lübeck mit dem Flixbus nach Kopenhagen und da mussten wir zwischendurch auf eine Fähre und auf der Rückfahrt von Kopenhagen musste ich logischerweise auch nochmal auf eine Fähre. Ja. Und das war sehr cool, als wir in die Fähre reingefahren sind mit dem Bus, hat neben uns ein Zug gehalten. Da In der der Fähre. fährt ein Zug rein. In die In Fähre. die Fähre in Puttgarden auf Fehmarn. Fährt Was? ein Zug rein. Das ist ja In krass. Eurocity. Total krass. Was war blöd, ist ein Zug drin. Steht so neben dir ein Zug. Wow. Heftig, oder? Das hat mich auch total geflasht. Ich meine, so Reisebusse ist es schon immer, aber Und ganz ehrlich, Zug. das war nur eine halbe Stunde Ja. oder dreiviertel Stunde, wie wir darüber gefahren sind, ne? Alter, das hat so geschaukelt. Das ist für mich so ein Punkt, den ich Weil am. ganz viele Leute immer von rechts nach links vom Deck gelaufen sind. Und dann Das war, ich dachte echt so, scheiße, gleich übergebe ich mich. Ja. Ansonsten sind Fähren relativ cool, weil du dich frei bewegen kannst. Dauert halt. Aber es ist so, ja, meistens geht man dann irgendwie einmal raus und guckt so aufs Wasser und stellt halt fest, wow, hier ist Wasser. Ja. Ich glaube, also auf der Rückfahrt von Kopenhagen bin ich auch nicht rausgegangen, weil ich so dachte, ja, cool, es ist halt hier Wasser. Ja, das Wow. finde ich auch an Schiffen so Es ist. unfaszinierend so. Also mittlerweile, Was? weil auch wenn alle Leute dann bei der Hafen aus oder Einfahrt aufs Oberdeck laufen und das, Ja. wo ich mir sage, ja, das Schiff fährt jetzt da halt, Es fährt los. fährt er jetzt rein. Beim Das ist ja Zug jetzt. gucke ich auch nicht Ja, gucke ich ja auch nicht, wie stundenlang. er Aber ich aus dem stelle mich auch Wagen nicht fährt. daneben, wenn Auto losfährt. Ja. Und guckt noch wochenlang nach. So. So. Ich meine, ja, ein Schiff ist beeindruckend, weil es groß ist, aber. Auch das wird mit einem Weißt du, Lenkrad auf der gelenkt. Fähre waren so viele Leute, die einfach auch Pendler waren. Ja. Ne? Gerade bei diesen kurzen Fähren, dann sitzt da der Busfahrer und isst sein Schnitzel. So, alles ist so. Aber apropos, da habe ich letztens schon wieder was über Jugendliche gelesen. Da, ohne Mist. Und das hat auch mit Reisen zu tun. Da war halt so eine Reisegruppe, so eine tschechische, glaube ich, oder eine polnische. Aber ich kann auch sein, dass es eine deutsche war. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Irgendwie. Und die sind halt im Reisebus gefahren. Dann sind ein paar Leute auf die glorreiche Idee gekommen, im Bus zu rauchen. Ist der Busfahrer hin, hat gesagt: Ja, Leute, hört mal auf. Haben die den eine verpasst? Was? Haben die denen in den Bauch getreten oder so? Kam sein Kollege, hat auch gleich eine bekommen. Haben die Polizei gerufen. Die, Was? ja, dann wurde erstmal die komplette Jugendgruppe von der Reise ausgeschlossen. Die durften nicht auf die Fähre. Dann hatten sich diese Reisetypen da darauf geeinigt, dass die wieder halt, dass sie doch mitfahren dürfen, aber in einem anderen Bus. Und die beiden, die halt geprügelt haben, mussten nach Hause. Ja, So, wo ich mir zu sage, Recht. wie dumm muss man sein, dass man den Busfahrer schlägt? Weißt du, es Der geht, nicht in den Urlaub fährt, das. mit dem Oh. Busfahrer musst du dich immer gut stellen. Ja, natürlich. Das ist doch Hammer. Generell, wie kommt man darauf, im Bus zu rauchen? Was Ja. ist mit diesen Jugendlichen los heutzutage? Ey, das habe ich auch mal erlebt, als ich in Hamburg auf ein Konzert von Deichkind gefahren bin. Ja. Au. Gute Geschichte, gute Geschichte. Ja, kennst du schon, aber ich erzähle es nochmal für die zahlreichen Zuhörer. Wir waren im Bus unterwegs, im Linienbus und es war zum Konzert, es war super voll, weil alle zum Konzert wollten und es war Feierabendverkehr. Es ging nichts mehr, keiner hat mehr reingepasst. Dann standen wir da so und dann hat man plötzlich gerochen, dass einer im Bus geraucht hat. Im Bus, weißt du? Also das war eine längere Fahrt, so eine Ja. halbe Stunde, aber weißt du trotzdem. Einfach, nein, im Bus rauchen ist einfach das Dümmste, was es gibt. Und dann auch alle so, mach die Kippe aus, hör auf damit zu rauchen. Ja, und dann hat so 5 Minuten später, hatte offensichtlich irgendjemand so richtig hart gepupst und der ganze Bus hat gestunken und dann ruft der eine nur so, ey, fang wieder an zu rauchen, das ist besser. Oh, so gut. Das war herrlich, der ganze Bus hat gegrölt. Das war, ich hab auch schön auf dem, so ein Konzert, auf dem, so bei der Fahrt zum Konzert, wenn da die Leute anfangen, so Lieder schon mal anzusingen oder so und singen alle mit, ist geil. Ja. So. Auch im Fußball, auch wenn man zum Fußballstadion fährt oder so, finde ich, sind alles nette Sachen. Da habe ich auf dem Nachhauseweg war gerade Dynamo-Spiel zu Ende. Da habe ich es auch erlebt, dass einer sich im Zug eine Kippe angezündet hat. Aber ja, sind halt Dynamo. Menschen. Licht am Fahrrad. Aber da war auch noch ein anderes Dynamo-Spiel zu Ende, dann an einem anderen Tag. Und dann saß da irgendwie so ein Mädchen, halt auch im Zug, ganz unbeteiligt, saß sie rum, kommen die Schaffner durch, auch die Bundespolizei natürlich, und fragen halt nach ihrem Dings. Und die hatte so einen Schülerausweis. Und da sind ja immer von diesem Verkehrsverbund auch noch solche Daten, wo du da so eine Karten, wo du halt deinen Namen, die Schule und das Datum und sowas einträgst. Und dann steckst du da halt in diese Plastiklasche auch noch deine Fahrkarte rein. Und dann geht die Kontrolleurin so zu ihr, guckt sich das an und sagt so, die haben die doch gefälscht. Nee, ich habe da gar nichts gemacht, alles, das ist, wieso soll die denn gefälscht sein? Ja, sie haben da doch was dran manipuliert, so. Ja. Nee, hab ich nicht, kommt der Bundespolizist. Ja, die haben die Karte gefälscht. Nee, hab ich nicht, ist alles, das ist doch okay, so, die Karte ist doch da. Ja, aber mein Fräulein, es gibt keinen 31. September. Das ist gut. Das ist echt gut. Ah, da musste ich mir ein bisschen das Lachen verkneifen, aber. Mir fiel gerade auch noch eine Busgeschichte ein. Das war ein bisschen krass. Das habe ich auch bis heute nicht verarbeitet. Nee, aber ich habe eigentlich noch nie mit jemandem drüber gesprochen, weil das war echt eine komische Situation. Ich weiß nicht, da war ich noch Jugendlicher und dann wollte ich mit dem Bus nach Hause fahren und bei uns im Dorf gab es ein großes Eisstadion mit einem Eishockeyverein, so dritte Liga oder sowas, keine Ahnung. Jedenfalls ist da eine Gruppe von Fans eingestiegen, alle besoffen, rumgegrölt, wo du denkst, ey, bei diesem Kleinen kommen die dann alle. Aber gerade die. Ja, natürlich, genau, gerade sowas. Naja. Sind alle in den Bus reingekommen. In dem Bus saßen vorher nur ich und noch ein junges Mädchen, was zufälligerweise auf meine Schule ging. Aber ich hatte jetzt noch nie wirklich viel mit ihr geredet. Jedenfalls saß sie hinten im Bus und dann sind diese ganzen Checker auch hinten im Bus. Und die haben sie so gepiesackt. Das war wirklich. Das war auch sexuelle Belästigung, was sie gemacht haben. Das war echt krass. Weißt du, das ist wieder, da ist wieder so, dann schließen sich die Leute zusammen und denken irgendwie so, ist alles witzig. Und in der Gruppe sind die immer cooler. Furchtbar, furchtbares Verhalten. Ja. Ganz, ganz. Deshalb gehe ich nicht auf öffentliche Sportveranstaltungen. Ich meine, heute. Kann mir das nicht passieren. Ja. Also im Weserstadion ist meistens friedlicher. Aber auch nicht immer. Nee, aber das habe ich erlebt mit der Busfahrerin, dass zwei Betrunkene nach einem Clubabend die Busfahrerin in Rostock hier beleidigt haben, hat die Polizei gerufen und mussten alle aussteigen. Wegen diesen zwei Assis mussten wir alle aussteigen, ist die Busfahrerin weitergefahren. Und das war ein Nachtbus, so. Der nächste kam erst in einer Stunde. Weißt dann du? Haben sie alle die verprügelt oder was? Nee, die Polizei war ja schon da. Sonst hätten die den verprügeln können, aber echt, das ist so richtige Arschlochaktion. Weißt du, wirklich alle hat er damit gefickt. Und es war ihm scheißegal. Er hat sich gefühlt wie ein Held. Oh, was für ein Spack. Echt. Das ist unglaublich. Das, naja. Wir hatten auch mal so einen Fall. Das war auch eine komische Situation. Da ist dann irgendwie so ein Junge irgendwie hinten eingestiegen und dann hat die Busfahrerin gesagt, ja, also so ein Jugendlicher, hat die Busfahrerin gesagt, ja, zeig mal dein Ticket. Er so, nein, ich zeig jetzt nicht mein Ticket. Dann so, ja, hast du keins oder was? Ja, dann so irgendwie von wegen, ja, so in sich reingenuschelt irgendwas von wegen, fick dich oder so. Richtig dumm, so, weißt du. Statt dass er dann einfach irgendwie, also richtig schlecht einfach gelogen. Er hatte halt einfach kein Ticket. Ja, hätte er auch irgendwas hochzeigen können, so von wegen, ja, hier. Ja, also es war. Und dann ist er rausgefallen. So, und dann, weißt du, dann haben die da ewig diskutiert, ne, und alle wollten weiter. Das ist immer so ein Kack. So, und so, dann wird der Verkehr aufgehalten, ja, und dann, weiß ich nicht, hat sie ihn dann irgendwann rausgeschmissen. Ja. Aber das war auch so, also es ist immer so dumm, wenn die Leute so, weiß ich nicht. Aber das, weißt ja, Busgeschichten sind, finde ich, immer interessant. Ja, im Bus, da passieren auch die verrücktesten Dinge. Wir hatten mal, da ist beim Schulbus, da war der Bus gerade am Anfahren oder so und hat, ich weiß nicht warum, diese Mitteltür ging plötzlich auf und ein Mädchen ist fast aus dem Bus rausgefallen. Das war voll krass. Weil sie halt so direkt an der Tür stand. Ja. Aber es ist alles gut gegangen. Aber ich so, was ist hier eigentlich los? Krass. Ich war mal mit meiner Klasse, sind wir mal von zu so einem Schulbus-Fahrtraining eingeladen worden. Ja. Und da haben wir dann auch gesehen, da haben die dann so ein großes Stofftier in den Bus gesetzt und der ist halt 50 gefahren und hat halt Notbremsung gemacht und dieser große Teddy ist einfach durch diesen kompletten Bus geflogen. Und seitdem, Kinder, merkt euch das, wenn ihr im Bus seid und stehen müsst, haltet euch fest. Ja. Sonst kann keiner für irgendwas garantieren. Ja. Ja, aber du kannst ja, also ich kann auch nicht stehen, wenn ich mich nicht festhalte. Ja, da kommen die Snowboarder oder Surfer durch. Die können das dann so ein bisschen austarieren. Ja, manchmal, ja, mit der Hüfte. Aber nicht lange. Surfen können wir ja nicht so gut. Surfen ist so ein Kapitel für sich. Damit haben wir erstmal abgeschlossen. Ja gut, das war vielleicht nicht so erfolgreich, unsere Surf-Erfahrung. Aber ich möchte da noch mal ran. Ja, das können wir mal machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man in der Ostsee surfen kann. Also so Wellen reiten. Dafür weiß ich nicht. Nee, was macht man denn da eigentlich? Dann steht man nur drauf und naja, Windsurfen, hofft, dass man nicht rumfällt. Windsurfen kann ja, ich ja, das stimmt, das geht. Aber da das ist ja noch komplizierter, da musst du auf den Wind achten. Ja, ich wollte gerade sagen. Da musst du krieg ich das Segel an den Kopf. Das kann passieren. Oder dieses Kitesurfen. Aber das finde ich, da weiß ich nicht so richtig. Da braucht man auch einen Drachen für. Und ich weiß jetzt nicht, wo ich einen bändigen kann. Bravo. Bravo. Nur schön. Ja. Und außerdem nicht so richtig gern in Meeren zu baden. Das verstehe ich. Obwohl ich das okay nicht finde. Wenn man einen Neoprenanzug anhat, finde ich das okay. Aber. Ja, aber auch mit dem finde ich es irgendwann eklig, weil man diesen nassen Anzug trägt. Diesen nassen Gummi. Man hat irgendwie das ganze Zeit das Gefühl, man ist in Klamotten schwimmen gegangen. Ist man ja quasi auch. Ja, natürlich. Ja. In einem Badeanzug. Ich meine, ich gehe auch so im Badeanzug ins Wasser, aber. Ja, wer macht das nicht? Normalzustand so. Ja. Hast du noch lustige Bus- oder Verkehrsmittel, lustige Geschichten. Weiß ich gar nicht. Nee. Ich muss sagen, eigentlich bin ich ja nicht so der Typ, der jetzt darauf in Zug steigt, um sich mit Leuten zu unterhalten. Bin ich überhaupt nicht. Aber manchmal gibt es so Situationen, in denen finde ich es irgendwie sogar ganz angenehm. Wenn die Leute nett sind. Ja. Wenn die Leute nett sind und einem nichts aufschwatzen wollen oder so oder einen voll labern. Also gut, das war jetzt zwar nicht im Verkehrsmittel, aber ich saß mal bei Nordsee, hab was Fischbrötchen irgendwas gegessen. Ja. Und mir gegenüber saß eine alte Dame. Und dann sagte sie, Und es ist ja das, so wie in der Mensa ist das da ja, ne? Ja. Und dann saß sie mir gegenüber und sagt plötzlich so, Mensch, das ist eine ganz schön große Portion, die ich hier habe. Das schaffe ich gar nicht. Ich so, ja, das ist ganz schön viel Essen, so, ne? Und dann fing sie an irgendwie, fragt sie, und was machen Sie hier so? Und ich so, naja, ich bin hier bei meinen Eltern gerade und ja, und arbeiten Sie schon? Und dann wollte sie plötzlich ganz vieles wissen, hat sie von ihren Kindern erzählt, von ihren Enkelkindern so. Und es war irgendwie süß, weil sie war halt so freundlich. Ohne dass sie aufdringlich war. Aber da muss ich sagen, da muss man unterscheiden. Also, solche Situationen finde ich jetzt auch okay, oder weiß ich nicht, wenn man im Supermarkt irgendwie an Leuten vorbeiläuft, dann schnacke ich da auch irgendwie kurz. Ja, so alte Leute an der Kasse, die mit einem schnacken, das ist immer witzig. Aber auf Reisen ist das, weil dann bist du ja zwangsläufig eine ganz schön lange Zeit mit diesen Menschen, dann ist so diese Sache, unterhält man sich die ganze Zeit, kommen dann irgendwann peinliche Pausen, ist dann irgendwie so. Und dann unterhalte ich mich lieber gar nicht mit Leuten. Dann mache ich lieber mein eigenes Zeug. Ja. In der Zeit so. Mir gehen auch grundsätzlich Leute, die sich im Zug unterhalten, auf den Sack. Oder im Bus. Ja, aber da muss ich sagen, da kann man auch Kopfhörer aufsetzen, dann geht das. Ja, aber ich höre immer alles dadurch. Aber gut, also man kann jetzt den Leuten jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie sich unterhalten. Ja. Das ist ja, ist ja normal, wenn man mit mehreren. Wir fahren ja morgen auch zusammen. Aber wir werden uns bestimmt auch nicht unterhalten. Nicht, dass wir die anderen belästigen, Felix. Als ob wir uns nicht unterhalten werden. Vielleicht soll ich doch die Tasche mitnehmen. Dann kann ich die ganzen Goodies von der Messe da reinpacken. Die was? Na, diese Goodies. Werbegeschenke. Heißt das Goodies? Ja. Nicht Presents? Nein, Goodies. Goodie ja, Bags. Stimmt. Oh ja, wir müssen ja ganz viel mitnehmen. Kugelschreiber, Arbeitshefte, eine Tafel. Eine Tafel? so ein interaktives Whiteboard. Eine Klasse. Ja. Eine Schule. Ja. Ein Direktor. Vielleicht stellen die da auch Schüler aus. Vorzeigeschüler. Ja. Die werden auf der Bildungsmesse gezeigt. Vorzeigeschüler. Ja, hier, die sind richtig gut. Kathi wurde da bestimmt auch gezeigt früher. Bestimmt. Naja. Wir haben auch noch eine kurze Nutzerinformation für euch. Achtung, aufgepasst. Ding, ding. Jetzt die letzten 2, 3, 4,5 Minuten müsst ihr nochmal aufmerksam sein. Wie spät ist es denn? Oder wie viel haben wir? Wir haben schon eine gute halbe Stunde hinter uns. Ach was? Ja. Wow. Ging echt ist wieder ganz schön verquatscht. Ja, also so für alle, die sich beschwert haben, dass wir zu lange Folgen machen, ist jetzt eh egal. weil wir haben jetzt beschlossen, dass wir so eine kleine. Wir legen jetzt eine vorlesungsfreie Zeit ein. Eine was den pausenfreie Zeit. Podcastfreie Zeit. Man muss halt so sehen, auch manchmal, man soll die Dinge ja nicht übertreiben, so. Und wenn es am besten ist. Und ich finde, wir haben es ganz schön übertrieben. Und wenn es am besten ist, sollte man aufhören. Und ich meine, unsere Hörerzahlen, die sind ja quasi durch die Decke gegangen. Komplett durch die Decke gegangen. Exponentiell zugenommen. Wir gucken mal. Und vielleicht machen wir dann im neuen Semester weiter. Vielleicht wird das so ein Semesterding, dass wir das nur so. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwie berühmt werden. Ja. Der Freund von meiner Mitbewohner, der meinte auch so, ja, irgendwann habt ihr die Critical Mass doch erreicht und dann geht das von selbst. Das Problem ist halt, dass unsere Like-Zahlen stagnieren. Beziehungsweise letztens haben wir ein Like verloren. Ich frag mich an wen. Aber naja. Ah, und deshalb, wir gucken mal, vielleicht machen wir das wirklich nur in der Vorlesungszeit, damit wir euch aus dem trüben Alltagssumpf der Vorlesungen und Seminare heraushelfen können, aber ich denke, ihr habt in der vorlesungsfreien Zeit sehr viel Besseres zu tun, als uns zwei Quatschvögel beim Reden zuzuhören. Und ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn ihr mega Bock habt auf unseren Podcast, vielleicht habt ihr auch einfach noch nicht alle Folgen gehört, denn den Klickzahlen zu urteilen, haben die meisten das nicht gemacht. Zumindest. Also, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber. Aber ich kenne nur ein paar Leute, die wirklich jede Folge gesehen haben. David hat zum Beispiel noch nicht eine Folge gesehen. Ich wollte gerade sagen. Aber David. Ja gut, damit. Wir grüßen trotzdem unsere Stammhörer, zum Beispiel Kati, meine Eltern. Johanna, deine Eltern, deine Schwester, ja. deine ja. Oma. Ja. Die hat heute Geburtstag. Ja. Herzlichen Glückwunsch ja. auch nochmal von mir. Ja. Meine Schwester hört uns. Deine Eltern? Meine Eltern nicht. Okay. ja. Und damit sind wir jetzt erstmal für eine. Macht euch schöne Semesterferien. Ja. Ich hoffe, ihr seid mit Klausuren soweit durch. Viel Spaß bei den Hausarbeiten. Und wenn ihr nicht durch seid, könnt ihr euch ja nochmal die Folge über Klausurtipps anhören, die wir mal genau, rausgehauen haben. Genau, die ist Gold wert in welche der Klausurenphase. Welche ist das? Die Folge 13 oder 12 oder sowas? Ich weiß es nicht. Sein. Eine vorher. Irgendwas zweistelliges. Ja, definitiv. Müsst ihr zweistellig. Mal gucken. Es war eine wirklich aufbrausende Zeit mit euch. Ey, das klingt jetzt so, als würden wir die letzte Folge machen. Naja, erstmal schon. Wollen wir schon. Uns die Option nicht offen halten? Wir halten sie uns ja offen. Aber nicht, dass dann heißt, ihr habt euch nicht richtig verabschiedet. Dann machen wir nochmal einen 5-Minuten-Podcast. Okay, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Okay, dann machen wir es kurz und schmerzlos. Tschüss. Tschüss. Okay.